Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir for this evening. Für diesen Abend. We ask you to bless these thoughts. Wir bitten dich, dass du diese Gedanken segnest. To our hearts. In unseren Herzen. As we humble ourselves before you. So dass wir uns vor dir demütigen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's look at 2 Corinthians chapter 5. Wir gehen im 2. Korinther 5. Verse 20. Vers 20. Therefore we are ambassadors for Christ. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. As though God were making an appeal through us. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. So that we might become the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Easter's coming up on Sunday. Kommenden Sonntag ist Ostern. And tonight is the night that Jesus was betrayed. Und heute Abend ist der Abend, an dem Jesus verraten wurde. Tonight is the night that he died. Well, actually last night he was betrayed and tonight is the night this afternoon that he died. Also genau genommen ist gestern verraten worden und heute der Tag ist eines Todes. Because he died the day before the Sabbath. Weil einen Tag vor dem Sabbat starb. But there was a festival on Thursday of that week. Aber es gab am Donnerstag einen Festtag in dieser Woche. And a festival is considered the Sabbath. Und dieser Festtag wird als Sabbat betrachtet. In the grave 3 days and 3 nights. Und das würde bedeuten, dass Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. This night, a Wednesday. Er wurde eben am Mittwochabend begraben. And then he's buried Thursday, Thursday night, Friday, Friday night, Saturday, Saturday night, and he rises from the dead early Sunday morning. Also ist dann quasi Mittwochabend im Grab, Donnerstag, Donnerstagabend, Freitag, Freitagabend bis Sonntag und am Sonntag in der Früh ist die Auferstehung. So we are ambassadors for him. So wir sind Gesandte an Christi. He who knew no sin became sin. Der die Sünde nicht kannte, on our behalf. Der wurde für uns zur Sünde gemacht. So that we might become the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In union with Christ, in Verbindung mit Christus, we have God's righteousness. Da haben wir die Gerechtigkeit this Gottes. Is the good news. Und darin besteht die gute Nachricht. Now if we go back to verse 14, wenn wir zurückgehen zum Vers 14, for the love of Christ controls us, denn die Liebe Christi drängt uns, having concluded this, da wir zu diesem Urteil gekommen that sind, one died for all, dass einer für alle gestorben ist. Therefore all died. Und somit alle gestorben sind. And he died for all. Und für alle ist gestorben. So that they who live might no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him who died and rose again on their behalf. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Now let's go to chapter 6. Nun gehen wir ins Kapitel 6 weiter. Verse 1. Vers 1. And working together with him, als Mitarbeiter, we also urge you not to receive the grace of God in vain. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Speaking to the church, da wird die Gemeinde angesprochen. Working together with him, we urge you not to receive the grace of God in vain. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. For he says, at the acceptable time I listened to you. Denn spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. He's quoting from Isaiah 49:8. Hier wird zitiert aus Jesaja 49:8. And on the day of salvation I helped you. Und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Behold, now is the acceptable time. Siehe, jetzt ist die wohl angenehme Behold, Zeit. Now is the day of salvation. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Let's go back to this thought, receiving the grace of God in vain. Gehen wir nochmals zurück zu diesem Gedanken, die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen. And then we go back to verse 10 of chapter 5. Und dann wollen wir zum Vers 10 zurückgehen vom Kapitel 5. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So that each one may be recompensed for his deeds in the body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht habe. According to what he has done. Dementsprechend, was er getan hat. Whether good or bad. Es sei Gutes oder Böses. When we stand before the Lord. So wenn wir vor dem Herrn stehen werden. Anything that is bad. Alles, was böse war, is that which was not the result of his grace. Ist das, was nicht ein Ergebnis seiner Gnade war. To receive his grace in vain. Seine Gnade vergeblich zu empfangen. What does that mean? Was bedeutet das? I receive his grace, but it profits nothing. Ich empfange seine Gnade, aber sie nützt gar nichts. I receive his grace, but it's in vain. Ich empfange seine Gnade, aber sie ist vergeblich. Hebrews chapter 4 verse 2. Hebräer 4, 2. They two groups of people receive the same message. Da ist die Rede von zwei verschiedenen Gruppen von Personen, die die gleiche Botschaft empfangen. And one mixed it with faith. Die eine Gruppe mengt da Glauben dazu. And it profited him. Und dieser Gruppe nützt es etwas. Or them, and one did not mix it with faith and it did not profit them. Und die andere Gruppe fügt keinen Glauben hinzu und sie nützt ihnen nichts. Standing before the Lord, vor dem Herrn stehen, and hearing the words, und diese Worte hören, my grace toward you was in vain. Meine Gnade war dir gegenüber vergeblich. What does it mean? Was bedeutet das? Let's go to 1 Corinthians 15 just for a moment. Gehen wir kurz zum 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 10. Vers 10. But by the grace of God I am what I am. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Verse 10. But by the grace of God I am what I am. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. And his grace toward me did not prove vain. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. But I labored even more than them all, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Yet not I, but the grace of God with me. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Paul was confident that the grace of God toward him was not in vain. Paulus hatte der Zuversicht, dass die Gnade Gottes ihm gegenüber nicht vergeblich war. And now he's challenging the Corinthians. Und nun fordert er die Korinther heraus. I beg you. Ich flehe euch an. I urge you. Ich bitte euch darin. To not receive the grace of God in vain. Die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. If we go back to verse 14 one more time of chapter 5. Gehen wir nochmals ins Kapitel 5, Vers 14. We see the meaning of this. Da sehen wir dann die Bedeutung dieser Sache. Verse 14. Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben and sind. He died for all. Und für alle ist er gestorben. That's the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. Here it is. So that. Nun kommt das, damit. And this grace was given to us so that. Diese Gnade wurde uns gegeben, damit they who live, die, welche leben, might no longer live for themselves. Nicht mehr sich selbst leben. And that's receiving the grace of God in vain. Und das ist es, die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen. When we have received in our minds and hearts, wenn wir in unseren Herzen und in unseren Sinnen empfangen haben, this most unbelievable story, es war diese so unglaubliche Geschichte, of God becoming a man, dass Gott Mensch wurde, living on the earth, und auf der Erde hier lebte, and going to the cross, und ans Kreuz ging, and dying this most unbelievable death, und diesen unglaublichen Tod erlitt, for us, für uns, so that all of our sin is taken away, so dass all unsere Sünden hinweggenommen werden, past, die Vergangenen, present, die Gegenwärtigen, and future, und auch die Zukünftigen, that we have God's righteousness, so dass wir die Gerechtigkeit Gottes haben, that when God looks at us, So dass wenn Gott uns anblickt, there's no difference between us and Christ. Dass da kein Unterschied besteht zwischen uns und Christus. Because we're in union with Christ. Weil wir in einer Einheit mit Christus sind. We're married to him. Wir sind mit ihm verlobt. What's mine is his, what's his is mine. Also was ihm gehört, ist gehört auch mir und was mir gehört, and my gehört sin ihm. Was transferred to him, und meine Sünden wurden auf ihn gelegt. And he took it to the cross, und er hat sie ans Kreuz gebracht. And his righteousness was transferred to me. Und seine Gerechtigkeit wurde auf mich gelegt. A divine imputation. Das ist eine göttliche Zurechnung. And this is ours. Und das sind wir. And this is the message. Das ist die Botschaft. And we are ambassadors for Christ. Wir sind Botschafter für Christus. And we are bringing this message. Und diese Botschaft bringen wir hinaus. Here in verse 19 of chapter 5. Hier im Vers 19 von Kapitel 5. That God was in Christ reconciling the world to himself. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Not counting their trespasses against them. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. They have this thing in America. It's like a tax amnesty, something like that. It's a day. Also in Amerika gibt es so eine Sache, da werden die Steuern erlassen. Yeah. If you have cheated on your taxes. Das heißt also, wenn du eine falsche Steuererklärung abgegeben hast. There's a day of amnesty. You can come and you can confess your sin and nothing, no penalties. Also da gibt es einen Tag der Amnestie. Da kannst du hingehen, kannst bekennen, was du falsch angegeben hast, und es gibt keine Strafe. And it works. And there's no penalty by law. Das funktioniert. Es gibt keine Strafe vom you Gesetz. You can say, you know, I did this, I did that, I cheated this, I did that, but I want to just straighten it out, okay? Also du kannst dort hingehen und kannst sagen, ich habe das gemacht und das, da habe ich betrogen und ich möchte aber das jetzt klarstellen. And they say, fine, no problem. There's no counting trespass against. Und die sagen, okay, das ist gut. Es gibt da keine Nachforschungen gegen die Menschen. It's a law. They made it a law. On that day, there's no trespass. There's nothing. No trespass is counted against you. Also das ist ein Gesetz in Amerika, und da wird an diesem Tag nichts zugerechnet an Überschreitungen, an Übertretungen. Keine Strafen. And this is God. Und so ist Gott. This is the glorious gospel. Das ist das herrliche Evangelium. And yet, we can receive it in vain. Und dennoch, wir können es vergeblich empfangen. Because, weil, we live for ourselves. Weil wir für uns selbst leben. After all of that, we live for ourselves. Nach all dem leben wir für uns selbst. The message doesn't touch the heart. Die Botschaft erreicht das Herz nicht. The message doesn't motivate us. It doesn't control us. Diese Botschaft motiviert uns nicht und sie kontrolliert uns nicht. It doesn't penetrate the deepest part. Die geht nicht bis ins Innerste hinein. And we live for ourselves. Und wir leben für uns selbst. But the apostle Paul said, I am what I am by the grace of God. Aber der Apostel Paulus sagt, ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. And the grace of God that was toward me was not in vain. Und die Gnade Gottes war mir gegenüber nicht vergeblich. I labored more than them all. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. As a servant. Als Diener. Turn to Colossians chapter 3. Blätter zu Kolosser 3. Being a servant. Ein Diener zu sein. Not serving my own interests. Nicht meinen eigenen Interessen nachzugehen. Just in front of Colossians you'll find Philippians. Ihr könnt vor dem Kolosserbrief den Philipperbrief noch ansehen. Turn to Philippians first. Gehen wir zuerst zum Philipperbrief. And look at verse 19. Schauen wir auf den Vers 19. Philippians chapter 2 verse 19. Philipper 2, 19. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. So that I also may be encouraged when I learn of your condition. Damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. For they all seek after their own interests. Denn alle suchen das Ihre. But not those of Christ Jesus. Nicht das, was Jesu Christi ist. Look at verse 16. Schaut euch den Vers 16 an. Holding fast the word of life. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. So that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Nor toil in vain. Auch nicht vergeblich gearbeitet But habe. Even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, I rejoice and share my joy with you all. So freue ich mich und freue mich mit euch allen. You too, I urge you, rejoice in the same way and share your joy with me. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. But verse 21. Nun aber der Vers 21. He said, all seek their own interest. Da steht, alle suchen das ihre. What would you like to do with your life? Was möchtest du gern machen mit deinem Leben? Well, you know what really interests me. Weißt du, was mir wirklich was mich interessiert? This is what really interests me. Was mich wirklich interessiert. I'd like to do this. Ich würde gerne das machen. So interesting. And, das ist so interessant. And then I'd like to do this. Dann möchte ich das It's tun. It so interests me. Das interessiert mich so. It just moves me. It interests me. Das bewegt mich einfach so. Das interessiert mich so. And Paul would say, und Paulus sagt, they seek their own interests. Die suchen alle das ihre. So easy to do. Das ist so einfach. And this will be at the Bema seat yet again another thought. Und das nochmals, das wird ein Gedanke sein beim Richterstuhl Christi. Was the grace of God toward me in vain? War die Gnade Gottes mir gegenüber vergeblich? Did I seek my own interests? Habe ich nur auf das meine geschaut? Or were they the interests of Christ? Oder waren da die Interessen von Christi dabei? Was I controlled by the life of Jesus Christ? Wurde ich nicht vom Leben Christi gedrängt oder kontrolliert? Who in the garden, der im Garten, would pray, Father, not my will, but thy will be done. Der im Garten gebetet hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Not my interest. Nicht meine Interessen. I'm sure he would have rather played soccer that day. Ich bin mir sicher, er hätte lieber Fußball gespielt. I'm sure there were kids playing, and as the Lord was that the day that he'd be betrayed. Ich bin mir sicher, da haben Kinder gespielt an dem Tag, als der Herr verraten wurde. People were shopping and doing all kinds of things. Die Leute sind ihren Geschäften nachgegangen und haben alles Mögliche gemacht. And doing fun things, laughing and, you know, a guy and a girl holding hands and all kinds of stuff. And also ganz verschiedene Dinge, Rendezvous zwischen Burschen und Mädchen. Somebody's alles riding mögliche. A camel and. Und jemand ist auf einem Kamel geritten. And the Lord knows this day. Und der Herr weiß aber an diesem Tag. Is the day of my betrayal. Das ist der Tag meines Verrats. And this is the cup I must drink. Und das ist der Becher, den ich trinken muss. Father, not my will, but thy will be done. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. And this is what it means to not receive the grace of God in vain. Und das bedeutet es, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. The message is for me. Die Botschaft ist an mich gerichtet. I have the righteousness of Christ. Ich habe die Gerechtigkeit von Christus. Christ gave everything. God gave everything in Christ for me. Gott hat in Christus alles für mich hingegeben. So that I could have the gift of eternal life. So dass ich das Geschenk des ewigen Lebens haben kann. And this love in Christ. Und diese Liebe in Christus controls us. It should control us. Sie sollte uns drängen. Or it's in vain. Oder das ist vergeblich. And if it controls us, und wenn uns das drängt, then we should no longer serve ourselves, dann sollten wir nicht mehr länger uns selbst dienen, but him who gave himself for us, sondern ihm, der sich für uns hingegeben hat. But it's not always so easy if we turn to Galatians chapter 2. Aber es ist nicht immer so einfach. Gehen wir mal zum Galater 2. To discern whether I'm serving myself or Christ. Um zu erkennen, ob ich mir selbst diene oder Christus. Even Paul the Apostle at one point was very concerned whether he was running in vain. Selbst der Apostel Paulus war davon betroffen und hat sich diese Frage gestellt, ob er vergeblich liefe. He says this in Galatians 2:1. Und er sagt Folgendes im Galaterbrief 2:1. Then after an interval of 14 years, darauf, nach 14 Jahren, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along also. Zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. It was because of a revelation that I went up. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf. And I submitted to them the gospel that I preached among the Gentiles. Und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden predige. But I did it so in private to those who were of reputation. Den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa for fear that I might be running or had run in vain. damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Right? 14 years later, after Paul saved. 14 Jahre nach der Rettung von Paulus. He goes down to Jerusalem. Da zieht er hinab nach Jerusalem. He's been preaching to the Gentiles. Er hat den Heiden gepredigt. But something's bothering him. Aber irgendwas stört ihn da. He wants to make sure. Er möchte das sicher gehen, that his gospel, nämlich dass sein Evangelium, is exactly lined up to the gospel of Peter, James and John. Genau konform geht mit dem Evangelium von Petrus, von Johannes. Lest he's running in vain. Von Jakobus, dann, damit er ihm nicht umsonst laufe. Lest this thing is really his own interest. Damit das nicht seine eigenen Interessen nutzt. Is this what I want to preach? Möchte ich das predigen? Is this really true? Ist das wirklich wahr? So he goes all the way to Jerusalem to test it. Also zieht er die ganze weite Strecke bis nach Jerusalem, um das zu überprüfen. Jesus had appeared to him. Jesus ist ihm erschienen. He had given him this gospel by revelation. Er hat ihm dieses Evangelium durch eine Offenbarung anvertraut. Surely there's no reason to question this, Paul. Sicherlich, da gibt's keine Frage dazu, Paulus. No. Nein. I'm going to Jerusalem. Nein, ich gehe nach Jerusalem. I've got to be absolutely sure. Ich muss mir da ganz sicher sein. Everything is confirmed by two or three witnesses. Alles wird von zwei oder drei Zeugen bestätigt. I'm going to Jerusalem. Ich gehe nach Jerusalem. I have nothing to lose, but all to gain. Ich habe nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. And he meets Peter and James and John again. Der trifft den Petrus, den Jakobus und den Johannes. He sits down with them. Setzt sich mit ihnen zusammen. They take out their Bibles. Sie nehmen ihre Bibeln heraus. Or the scrolls. Und die Schriftrollen. And they start to debate the gospel. Und sie beginnen das Evangelium zu diskutieren. How much more do we? Um wie viel mehr need to know that we're not receiving his grace in vain. Müssen wir das wissen, dass wir seine Gnade nicht umsonst empfangen. That what I'm doing is really his will and not my own personal preference. Nämlich, dass ich das, was ich tue, seinem Willen gemäß mache und nicht meinen eigenen Präferenzen gemäß. This brings us to Romans 12. Das bringt uns zum Römerbrief Kapitel 12. To present our bodies, and let's go to Romans 12:1. Gehen wir zum Kapitel 12. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, to present your bodies a living and holy sacrifice. Eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, acceptable to God. Gott wohlgefälliges Opfer. Acceptable to God. Gott wohlgefällig. Lord, here I am. Herr, da bin ich. I have one life. Ich habe ein Leben. My heart is deceitful. Mein Herz ist sehr trügerisch. Jeremiah 17:9. Who can know it? Wer weiß das schon? Wer kennt sich da aus? I don't know whether I'm trusting me or trusting you. Ich weiß nicht, soll ich da mir vertrauen oder dir? Please help me. Bitte hilf mir. I'm presenting my body to you. Ich bringe dir meinen Leib dar. Acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sein Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. And do not be conformed to this world. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. But be transformed by the renewing of your mind. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. So that, das, here it is, so that you may prove what the will of God is. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Proving the will of God. Den Willen Gottes zu überprüfen. I don't want to live for myself. Ich möchte nicht für mich selbst leben. I don't want to stand before the Bema seat and hear in vain. Ich möchte nicht vor dem Richterstuhl Christi stehen und hören, no! Vergeblich. No! Nein. In vain. Vergeblich. No! Nein. Impossible. Nein, unmöglich. Impossible. Unmöglich. In vain. Vergeblich. How? Wie? No, no, nein, no, nein. It can't be. Nein, das ist nicht möglich. In vain. Vergeblich. How? Wie? That's impossible, Lord. Das ist unmöglich, Herr. I don't want to say I don't believe you, but this is a, it's not a, is this a, it can't, is it a joke? Ich meine, ich möchte nicht sagen, ich glaube dir nicht, aber ist das ein Witz? I work so hard. Ich arbeite so schwer. I mean, I put everything I had into it. Ich habe alles da hineingelegt, was ich habe. Everything, you know. Alles, und du weißt das. In vain. Vergeblich. Why? Warum? You served yourself. Du hast dir selbst gedient. Not me. Nicht mir. How? Wie? Did you prove what was my will? Hast du meinen Willen überprüft? Did you ever ask me? Hast du mich jemals gefragt? Father, not my will, but thy will be done. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Every decision that we make, jede Entscheidung, die wir treffen, every decision has to be, und jede Entscheidung muss, Father, not my will, muss lauten, Vater, nicht mein Wille, but thy will be done, sondern dein Wille geschehe. And God is a good God. Und Gott ist ein guter He's Gott. Not going to give us a hard time. Er wird uns da keine schwere He wants the very best for us. Er will ja das Beste für uns. But it's got to go through the cross. Aber es muss durch das Kreuz gehen. And things that we lose today will come back a few years later. Dinge, die wir heute verlieren, die werden einige Jahre danach wieder kommen. A relationship we lose here will come back later somewhere else. Eine Beziehung, die wir hier verlieren, wird einige Zeit danach irgendwo anders wieder da sein. And whatever we lose through the cross, und was immer wir verlieren durch das Kreuz, garantiert, we will thank God we lost it a few years later. Thank God we lost garantiert it. Werden wir Gott dafür danken einige Jahre danach, Lord, dass wir das verloren thank haben. Thank you for your will. O Herr, danke. Danke für deinen Willen. Thank you for helping me. Danke, dass du mir geholfen hast. Even if I'm convinced, selbst wenn ich überzeugt bin, this is the one. Das ist der eine. Der ist es. Er ist es. This is the one I want. I mean, this is the one you want, Lord. Also der ist es, den ich will. Nein, right, der ist es, den du willst. You want for me. Er ist es, den du für mich willst. I'm convinced you want her for me. Ich bin überzeugt, du willst sie für mich. No, you're trying to convince God. That's what's happening here. Nein, also was du versuchst, ist, du versuchst Gott zu überzeugen. But even when we're convinced, aber selbst wenn wir überzeugt sind, and our emotions give the stempel. Und von unseren Emotionen wird das bestätigt. Everything in us says, this is the way, walk ye in it. Also alles in uns sagt, das ist es, so muss es sein. We've got to do the hard thing. Wir müssen das tun. Wir müssen and das Schwierige say, Lord, tun. My heart is deceitful. Und müssen einfach sagen, Herr, mein Herz ist trügerisch. I want to prove your will. Ich möchte deinen Willen darin finden. I want to prove it. Ich möchte das überprüfen. And so I come before you. Und deshalb komme ich jetzt zu dir. And as our minds are renewed, und indem unser Verstand erneuert wird, you cannot prove the will of God if you're not in the Bible. Also du kannst den Willen Gottes nicht überprüfen, wenn du nicht gleichzeitig in der Bibel bist. You cannot prove the will of God if you don't have a preacher. Du kannst den Willen Gottes nicht überprüfen, wenn du nicht auch einen Prediger hast. Because you are never going to put yourself on the cross. Weil du dich selbst niemals ans Kreuz schlagen wirst. You are never going to say things to yourself that the preacher will. Du wirst dir selbst niemals Dinge sagen, die dir der Prediger sagen wird. Jesus was crucified, didn't crucify himself. Jesus wurde gekreuzigt. He was put up there. Er hat sich nicht selbst gekreuzigt, er wurde dort gekreuzigt. In the will of God. Im Willen Gottes. And oftentimes it's like that with the preacher. Und genauso oft ist es auch mit dem Prediger so. The knife comes and cuts us in half. Das Messer kommt und es schneidet uns durch. And we're sitting in the chair saying, I can't wait till this is over. Ah! Wir sitzen da im Sessel und sagen, ich kann es nicht mehr erwarten, bis das vorbei ist. We're just turning red and we're uncomfortable. We're like, oh man! Und wir laufen da rot an und es geht uns gar nicht gut. Did my wife call him or what? Und man sagt dann, hat ihn meine Frau angerufen oder was ist da los? No, it's just the Bible. Nein, das ist bloß die Bibel. It's just the renewing of our minds. Das ist bloß die Erneuerung unseres Sinnes. It's filling our hearts with the Word, Colossians 3:16. Unser Herz wird erfüllt mit dem Wort Gottes, Kolosser 3:16. And we're renewed. Und wir werden erneuert. And as we're renewed, we can prove the will of God. Und in dieser Erneuerung können wir den Willen Gottes überprüfen. Through his word, durch sein Wort, through counsel, durch Ratgeber. This is why Paul went to Jerusalem. Und deshalb ist Paulus nach Jerusalem gezogen. He wanted to check it with the other apostles. Er wollte das mit den anderen Aposteln überprüfen. So we have the Bible. Und deshalb haben wir die Bibel. Then we have counselors. Dann haben wir Ratgeber. Then we have prayer. Dann haben wir das Gebet. And then we have providence. Und dann haben wir Vorsehungen. Four ways to prove the will of God. Vier Dinge, wie wir den Willen Gottes überprüfen können. Check it with the Bible. Überprüft es anhand der Bibel. If you don't know the Bible well enough, wenn ihr die Bibel nicht gut genug kennt, get counselors. Dann lasst euch Seelsorge oder Rat geben. Get counsel from people who you trust. Lasst euch Rat geben von Leuten, denen ihr vertraut. Who know the scripture. Die die Schrift kennen. And then go to God. Und dann geht zu Gott. And say, God, give me peace that passes understanding either way. Und dann sagt ihr Gott, bitte gib mir Frieden, einen Frieden, der jeden Verständnis übersteigt. And then say, God, if I'm not sure. Und dann sage ich Gott, wenn ich nicht sicher bin. I've checked the Bible, I've checked with people, I've checked with you and the Holy Spirit. Ich habe das in der Bibel nachgeforscht, ich habe mit Leuten darüber gesprochen, I'm still not sure. Ich habe mit dir darüber gesprochen, ich bin mir noch nicht sicher darin. Then I submit it to providence. Dann lasse ich das der Vorsehung über. At the end. Ich übergebe das am Schluss der Vorsehung God, Gottes. You move and you show me, because I'm still a little bit confused. Gott, wirke du, weil ich kenne mich noch immer nicht aus. And God will move. Und Gott wird wirken. Circumstances will change and will reveal his will. Die Umstände werden sich ändern und er wird seinen Willen preisgeben. Proving the will of God. Aber den Willen Gottes überprüfen. So that I don't receive his grace in vain. Damit ich seine Gnade nicht vergeblich empfange. So that I'm not living for myself. Damit ich nicht für mich selbst lebe. So that when I stand before him. So dass wenn ich vor ihm stehe. Right? Look at Galatians one more time. No, I'm sorry. Philippians 2, one more time. Schaut euch nochmals den Philipperbrief an, we'll Kapitel 2. Philippians. Dann wollen wir abschließen. So that what? Verse 16. Vers 16. Holding fast the word of life. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. So that in the day of Christ. So dass auf den Tag Christi. That's when Jesus returns. Das heißt also an den Tagen, in denen Christus wiederkommt. The Bema Seat Judgment. Das ist der Richterstuhl Christi. When I stand before the Lord in the day of Christ. Wenn ich an dem Tag vor Christus stehen werde. I will have reason to glory. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi. Because I did not run in vain. Dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Nor toil in vain. Auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Why? Warum? Because I was constantly seeking the will of God. Weil ich habe den Willen Gottes beständig gesucht. I did not receive his grace in vain. Ich habe seine Gnade nicht vergeblich empfangen. His grace was motivating me. Seine Gnade hat mich motiviert. I was begging God. Ich habe Gott angefleht. Lord, you know my heart. Please. Herr, du kennst mein Herz. So easily swayed. Das ist so leicht, da wegzutreffen. I want my life to reflect yours. Ich möchte, dass mein Leben dein Leben widerspiegelt. Please, I want to live a selfless life. Bitte, ich möchte ein selbstloses Leben leben. I want to serve others. Ich möchte anderen dienen. And we'll just close with the next verse in 2 Corinthians 6 and you see it real clear. Und wir schließen mit dem nächsten Vers nun ab im 2. Korinther 6 und dann werdet ihr das ganz genau sehen. Verse 3. Vers 3. Giving no cause for offense in anything. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. So that the ministry will not be discredited. Damit der Dienst nicht verlästert werde. And here it is. But in everything commending ourselves as servants of God. Nun kommt der entscheidende Vers. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In everything I want to be God's servant. In allem möchte ich Gottes Diener sein. In everything I want to know his will. In allem möchte ich seinen Wissen, seinen Willen wissen. To be his servant means I do his will. Diener von ihm zu sein bedeutet, seinen Willen zu tun. In everything, in allem, commending ourselves as servants of God. In allem geben wir uns als Diener Christi aus. And that's what it means to receive the grace of God. Und das bedeutet es, die Gnade Gottes zu empfangen. That the message of the cross, nämlich dass die Botschaft des Kreuzes, the selflessness of Christ, die Selbstlosigkeit von Christus, is controlling my heart. Mein Herz kontrolliert. And I want to live exactly the same way. Und ich möchte genau auf dieselbe Weise leben. By his grace. Durch seine Gnade. So when I stand before him, so dass wenn ich dann vor ihm stehe, and I just slowly walk up to his presence, und ich nähere mich ihm sehr langsam, standing there, ich stehe da, and he says, und er sagt, well done. Gut gemacht. And I just collapse. Und dann kommt der Kollaps. And I say, und ich sage, really? Wirklich? And he says yes. Und er sagt ja. Well done. Gut gemacht. And he's got a tear in his eye. Und er hat Tränen im Augen. And he says thank you. Und er sagt danke. My grace toward you was not in vain. Meine Gnade war dir gegenüber nicht vergeblich. Thank you. Danke. And I'm sure this is my own conviction. Und ich bin mir sicher, und das ist meine private Überzeugung, that the Lord will weep. Ich glaube, dass der Herr weinen wird from joy. Vor Freude. I really do. Ich glaube das wirklich. When he thanks us. Wenn er uns Dank and sagen I think wird. That will just blow us away. Und ich glaube, das wird einfach zu viel sein für uns. And we will thank God that our minds were renewed. Und wir werden Gott Danke sagen, dass unsere Sinne erneuert wurden. And we proved his will. Und dass wir seinen Willen überprüft haben. Let's pray. Bitten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. On this Wednesday. An diesem Mittwochabend. Before Easter. Vor Ostern. The night that you were put in the grave. Der Abend, an dem du ins Grab gelegt wurdest. Lord, we pray and thank you for this example. Herr, wir beten und wir sagen Danke für dieses Beispiel. And more than example for this very life in us. Und mehr als ein Beispiel für dieses Leben in uns. Through Jesus. Durch Jesus. Amen. Amen.